Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem mal einen genaueren Blick auf die neue Wirklichkeit der deutschen Arbeitswelt werfen wollen. Und in solchen Momenten ist es immer gut, Julia Löhr in die Sendung zu holen, die seit Jahren für die Kollegen der FAZ über Wirtschaft schreibt und die bekannt dafür ist, wirklich alle relevanten Zahlen zu kennen. Und wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Nur mal ein paar. Seit Corona sind in Deutschland fast 270.000 Jobs verloren gegangen. Fast 125.000 davon alleine im vergangenen Jahr. Muss man sich mal klar machen. Im Jahr davor war es weniger als die Hälfte. Und es war mit großem Abstand die Autoindustrie, in der die meisten Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und wenn man dann noch weiß, sagt Julia Löhr, dass in den kommenden 3 Jahren im Haushalt ungefähr 130 Milliarden fehlen werden, dann ahnt man, dass es gerade nicht gut läuft. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, was bedeutet all das für sein Land? Olaf Lies ist bei uns, Ministerpräsident von Niedersachsen. Und während wir hier sprechen, glaube ich, ist der Chef von VW, ist Oliver Blume, zusammen mit dem Kanzler und einer großen Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. Dazu muss man wissen, Achtung, 340.000 ungefähr Jobs hängen alleine in Niedersachsen an der Autoindustrie. Mhm. An der Industrie also, die deutschlandweit im vergangenen Jahr ungefähr 50.000, 60.000 Jobs gestrichen hat. Und deshalb sagte er, habe ich genau 3 Punkte auf meiner Agenda. Erstens Jobs, zweitens Jobs und drittens Jobs. Die Frage ist nur, woher könnten die kommen, wenn die Nachfrage nach Autos so bleibt, wie sie ist? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Dankeschön. Gleich zu Beginn aber wollen wir über die USA und insbesondere Mexiko sprechen. Peter Neumann ist bei uns, einer der renommiertesten Extremismusforscher, Politikwissenschaftler des Landes, mit dem wir über den War on Drugs, den Drogenkrieg der Amerikaner, sprechen wollen. Und darüber, warum dieser Krieg irgendwie nicht zu gewinnen ist, egal welcher Drogenboss gerade aktuell ausgeschaltet wird. Und weil das alles sehr viel mit Amerika zu tun hat, ist uns Elmar Thewissen aus Washington zugeschaltet. Da sehe ich ihn schon. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt. Hallo, lieber Markus. Hallo in die Runde nach Hamburg. Elmar, bevor wir gleich über Drogen und Mexiko und sehr ernste Themen sprechen, muss ich noch ein bisschen Politgossip mit dir abarbeiten. Wir müssen reden über Cash Patel. Das ist nicht irgendwer, Elmar, der gefeiert hat, gemeinsam mit den Olympiagewinnern im Eishockey, mit den amerikanischen Männern, mit der amerikanischen Männermannschaft, die gegen Kanada spektakulär gewonnen haben. Auch die Frauen haben Gold gegen Kanada geholt, aber gefeiert hat er mit den Männern. Das sind ein paar Bilder dazu. Und meine Frage an dich wäre, warum sind die in Amerika so übel aufgestoßen? Das ist der Mann, den wir hier besonders verhaltensauffällig im Vordergrund sehen. Ja, Cash Patel ist eben der Chef des FBI. Und es fragen sich hier natürlich viele, warum jettet er mit einem Dienstjet rüber eben nach Mailand und Cortina und nimmt dann eben an dieser Party teil und war im Stadion. Was hat der FBI-Chef damit zu tun? Hätte nicht ein anderes Regierungsmitglied, J.D. Vance oder wer auch immer im Stadion sein können? Mhm. Und Cash Patel ist bekannt geworden in den letzten Wochen auch dadurch, dass er eben häufiger diesen Dienstjet nutzt, auch manchmal für private Zwecke. Und vor dem Hintergrund sorgt das in Amerika natürlich für eine Menge Unmut. Wer hat also diesen Trip bezahlt? War das dann der amerikanische Steuerzahler, ja? Das hat, so sieht es jedenfalls momentan aus, der Steuerzahler bezahlt. Und Cash Patel ist eine umstrittene Figur sowieso hier in den USA, weil ihm eben vorgeworfen wird, dass er sein Amt eben auch für private Zwecke nutzt. Da gibt es auch eben Vorwürfe, die untersucht werden sollen. Aber Donald Trump hält an ihm fest, weil er eben ein wichtiger Pfeiler in seiner Sicherheitsarchitektur hier ist. Hat dann auch, glaube ich, aus dieser Kabine heraus Trump angerufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Worum ging es dann in diesem Gespräch? Gab es dann die nächste Empörung? Warum? Ja, Donald Trump hat mit der Mannschaft gesprochen. Dasselbe hat er nicht getan am Tag vorher, als die amerikanische Frauenmannschaft das Finale gewonnen hat und damit Gold gewonnen hat. Aber er hat, das sei fair zugegeben, in diesem Anruf auch gesagt, das sei auch großartig gewesen, dass die Frauen die Goldmedaille gewonnen hatten. Und er hat dann eben die amerikanische Eishockeymannschaft ins Weiße Haus eingeladen, wohlgemerkt erstmal nur die Männer. erst viel später. Die Frauen, die haben dann aber abgesagt. Auch mit der schönen Begründung, ne? Ich schaue gerade zu Peter Neumann. Ich muss die dann auch einladen, weil sonst werde ich wieder impeached, wie er, glaube ich, sagt. Ne? Sonst werden sie wieder versuchen, mich aus dem Amt zu werfen. Das ist dieses sozusagen chauvinistische Stöckchen. Da springt dann ein ganzes Land dann sofort drüber? Es sieht so aus, obwohl es natürlich realistischerweise überhaupt keine Chance momentan gibt, irgendjemanden zu impeachen, weil die Republikaner, die Trump unterstützen, ja die Mehrheit im Kongress haben. Mhm. Also insofern stimmt noch nicht mal das. Mhm. Zeigt Elmar, wie sehr der Kulturkampf mittlerweile Amerika spaltet und wie sehr er auch den Sport erreicht hat. Und wenn wir über Kulturkampf sprechen, Elmar, es gibt einen neuen Namen, glaube ich, über den wir mal reden müssen. Wir haben uns, glaube ich, schon einmal vor ein paar Monaten über ihn unterhalten, weil er mir aufgefallen ist. Sehr junger, sehr interessanter Politiker aus Texas, James Tallarico. Was hat es mit James Tallarico auf sich? Also junger, demokratischer Abgeordneter im Staatsparlament von Texas, der sich jetzt anschickt, eben ins Rennen zu gehen um einen Senatssitz für den Bundesstaat Texas, dann hier in Washington. Mhm. Er tritt erstmal parteiintern an gegen Jasmine Crockett und andere. Und da wird es Vorwahlen geben. Dann wird sich entscheiden, ob er der Kandidat für das Senatsamt ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Texas wird vertreten hier allen voran durch einen Senator namens Cornyn, der auch wieder antritt auf der republikanischen Seite. Und man sagt Tallarico Chancen nach, nicht nur, weil er jung ist, sondern weil er auf der Basis von auch bibelbasierten konservativen Überzeugungen, allerdings eben sehr klar in der Demokratischen Partei verortet, den Wind aus den Segeln nimmt, den Konservativen in Texas selber, und vielleicht in der Lage wäre, mit dazu beizutragen, dass die Mehrheiten im Senat hier in Washington bei der Wahl im November wechseln. Ist jemand, der interessante Dinge sagt. Ich glaube, das war damals auch Gegenstand unseres Gesprächs. Ne? Tallarico ist jemand, der dann eigentlich von einer ganz Argumentationslinie kommt und sagt, pass auf, hier geht es nicht um Schwarz gegen Weiß, hier geht es nicht um Einwanderer gegen Amerikaner, hier geht es eigentlich in Wahrheit um oben gegen unten, und der sehr klar sozusagen diese weiche Flanke dieser Trump-Administration, das ganze Kabinett voller Milliardäre und die soziale Frage sehr klar und sehr präzise darüber redet. Erklärt das, Elmar, auch die Nervosität? Ich weiß, dass Tallarico kürzlich bei Stephen Colbert auftreten sollte, sehr bekannter Late-Night-Host. Und das war dann nicht möglich. Warum? Trump hat es ja offenbar nicht verboten. Das kann der ja gar nicht. Was ist der Hintergrund? Ja, erstmal augenscheinlich nur ein Streit zwischen Colbert, also dem Talkshow-Host, und dann eben dem Sender CBS. Da haben offenbar die Anwälte des Senders Colbert gesagt, er müsse dafür sorgen, dass gleiche Zeit eingeräumt wird für Kandidaten unterschiedlicher Ausrichtungen, unterschiedlicher Parteien, und haben ihm gewissermaßen nahegelegt, er dürfe Tallarico nicht in die Talkshow aus diesem Grund einladen, jedenfalls nicht im Fernsehen. Mhm. Das lässt sich Stephen Colbert natürlich nicht gefallen. Er hat ihn dann doch eingeladen und hat diesen Teil, dieses Segment dann eben nicht im Fernsehen ausstrahlen lassen, sondern hat es einfach auf YouTube und anderen Plattformen verbreitet. Und dieser Streit darum, der hat so viel Aufsehen erzeugt, dass eben sehr, sehr viele Menschen das geschaut haben. Das hat Tallarico einen Push in den Umfragen gegeben. Jetzt kommt aber das Entscheidende dahinter. Mhm. Donald Trump nutzt die Federal Communications Commission, die die Aufsicht hat über solche Fernsehanstalten in den USA, und auch die Federal Trade Commission, die Handelskommission, dafür, Einfluss zu nehmen auf amerikanische Medien. Das muss er gar nicht unmittelbar selber tun. Er beschimpft ja die Medien gerne, sondern die jeweiligen Vorsitzenden nutzen die Macht, die sie haben, um zu drohen, zu einzuschüchtern und eben auch neue Regeln zu verhängen. Diese gleiche Zeit für Vertreter unterschiedlicher Parteien, die galt zwar für Fernsehprogramme, aber eben nicht für Nachrichtenprogramme und für Talkshows. Das war immer eine Ausnahme. Und jetzt wird offenbar da Druck gemacht. Und das hat auch damit zu tun, dass CBS, der amerikanische Fernsehsender, mittlerweile zu Skydance Paramount gehört. Und das ist eine Organisation, die geführt wird von David Ellison. So. Das ist der Sohn von Larry Ellison. Das ist der Chef von Oracle und ein sehr enger Verbündeter, einer der reichsten Männer Amerikas, sehr enger Verbündeter von Donald Trump. Also hier riecht alles danach, dass CBS ein Stück weit auf Linie gebracht werden soll. Und das will ich mal sagen, weil das viele bisher noch nicht registriert haben. Auch die Handelskommission macht das, indem sie großen Medienunternehmen droht, dass, wenn sie erwischt werden, dass sie in irgendeiner Weise einseitig seien in dem, was sie an Informationen verbreiten, einen Verstoß gegen das Handelsrecht begehen. also tatsächlich wegen illegaler Handelspraktiken unterwegs sind. Das betreffe Google, das betreffe Apple, das viele andere. Das heißt, es wird tatsächlich von diesen Kommissionen in Verlängerung des Amts von Donald Trump Druck gemacht auf amerikanische Medien, damit sie ein Stück weit auf Linie gebracht werden. Also das eine ist der Sohn, vielleicht können wir das Foto noch mal zeigen, David Ellison, links davon sein Vater Larry Ellison, der, auch das ein nicht unwichtiges Detail, Elmar, in diesen Zeiten, der neue Besitzer des amerikanischen TikTok ist, nicht wahr? Das kommt dazu. Er treibt auch hier in den USA massiv natürlich die Daten, den Bau von Datenzentren voran. Auch das ein großer Punkt auf der Agenda Trumps. Also da sind Verbündete am Werke und wir haben ja ein europäisches Vorbild. Auch Viktor Orban hat in den vergangenen Jahren ja in Ungarn dafür gesorgt, dass er mit Hilfe reicher Freunde, Geschäftsleute, Medien aufgekauft hat, Radiosender, Fernsehsender, Zeitungen und auf diese Weise Einfluss genommen hat auf die Medienlandschaft in Ungarn. Ich finde ja grundsätzlich das Anliegen zu haben, ausgewogen zu sein, möglichst alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen, ist ja ein richtiges. Aber diese Art von Selbstzensur, finde ich, das wäre nochmal ein eigenes spannendes Thema. Das ist interessant, wie das passiert und wie opportunistisch da Medienhäuser offensichtlich agieren. Ist das Thema in Amerika? Ja, das ist Thema, weil es eben immer wieder solche Fälle gibt und Donald Trump das natürlich befeuert, wenn er im Oval Office Journalisten beschimpft und auch offen damit droht, dass er dafür sorgen wird, dass ihr Arbeitgeber unter Druck kommt oder sie möglicherweise unter Druck setzt. Also hier ein Riesenthema, weil wenn es eben nicht mehr unabhängige Berichterstattung gibt und kommerzielle Medien sind in den USA da natürlich besonders anfällig, wenn sie nicht die Knie beugen, dann kann der Präsident sein Narrativ verbreiten. Das wird er übrigens jetzt auch in der nächsten Nacht bei seiner Rede zur Lage der Nation machen. Er wird ein sehr positives Bild von Amerika zeichnen, als gäbe nicht all die Daten und Fakten und Zahlen, die darauf hinweisen, dass es viel schwieriger momentan in den USA ist. Emma, weil wir gerade über Zahlen, Daten und Fakten sprechen, weil Olaf Lies heute hier ist und Julia Löhr und wir über Wirtschaft auch sprechen wollen. Wie empfindlich trifft Trump so eine Entscheidung wie die jetzt des obersten Gerichts, das gesagt hat, im Grunde sind deine Zölle, das, was du da weltweit angesagt hast, Riesenchaos auch gestiftet und veranstaltet hat. Eigentlich ist das illegal, das wollen wir so nicht. Wer sind da die entscheidenden Leute im Hintergrund? Naja, das Wichtige ist tatsächlich, der oberste Gerichtshof hat mit einer Mehrheit von 6-3 Stimmen diese Entscheidung gefällt, dieses Urteil. Und unter diesen 6, also in der Mehrheit, sind eben auch 2 der 3 Richter, die Donald Trump selber in den obersten Gerichtshof berufen hat. Er fühlt sich regelrecht verraten. Er hat diese Richter letzte Woche beschimpft nach dem Urteil und hat dann natürlich auch, weil er sich nicht reinreden lassen will, vom Gericht klar gesagt, es ist mir egal, ich verhänge neue Strafzölle. Das macht er unter einem anderen Statut, unter einer anderen Rechtsvorschrift, die aber, so sagen hier Experten, nicht minder illegal ist in der Anwendung jetzt, weil auch sie beruht eigentlich darauf, dass man, das ist ein Handelsgesetz von 1974, dass man eine, ich sag mal, instabile Lage an den internationalen Finanzmärkten haben müsste und dass der Dollar abstürzt oder Ähnliches. Das ist nicht der Fall. Donald Trump nimmt die Rechtsvorschrift, zack, verhängt einfach 15% Strafzölle auf alle und riskiert damit eine neue Klage. Aber da das Ganze nur für 150 Tage gilt und er es dann vielleicht einfach nochmal neu verhängen kann, werden diese Klagen vielleicht gar nicht den obersten Gerichtshof erreichen. Also er spielt damit, dass er hier eine Verfassungskrise herbeiführt, weil er sich über die Urteile des obersten Gerichtshofs hinwegsetzt. Du hast sie vorhin genannt, Amy Barrett ist die eine und Neil Gorsuch. Das ist, glaube ich, der Mann, den man sich merken muss, der Name, den man sich merken muss. Du als Historiker, Elmar, ich fand es unglaublich interessant, wie er das begründet hat. Er sagte, diese Zölle waren nichts, was mit der Gründung der Vereinigten Staaten was zu tun hatte. Diese Steuern, all diese Dinge wollten wir ja gerade loswerden. Und das ist sozusagen eine der großen Gründungserzählungen der Vereinigten Staaten. Kannst du das mal erklären? Ja, das hat mit der sogenannten Stamp Tax zu tun. Das ist eine Steuer, die eben damals verhängt wurde vom englischen König über die Kolonisten in den USA, einfach willkürlich, ohne dass man in irgendeiner Form ein Mitspracherecht hatte. Wir erinnern uns, was dann geschah. Das war einer der Auslöser der amerikanischen Revolution, also des Unabhängigkeitskrieges. So, und basierend darauf haben die Gründungsväter Amerikas eben dafür gesorgt, dass über solche Fragen allein der Kongress entscheidet und niemand niemand anders, also das Parlament, also keine einzelne Person. Und Neil Gorsuch hat das im Urteil in einer unterstützenden Meinung zur Mehrheitsmeinung nochmal sehr, sehr klar herausgearbeitet. Ja, hat klargemacht, das geht ans Eingemachte, an die DNA des amerikanischen Staates. Und vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass sich Donald Trump jetzt einfach mit einer anderen Rechtsvorschrift hinwegsetzt, obwohl, auch das hier einmal erwähnt, in einer Fußnote des Urteils diese sechs Richter schon sehr klar gemacht haben, der Abschnitt 122, das ist dieser Abschnitt von dem Gesetz von 1974, der darf nicht benutzt werden, wenn nicht tatsächlich eine internationale Finanznotlage besteht. Also die haben schon geahnt, dass Donald Trump, der Präsident, versuchen wird, die Gewaltenteilung hier zu umgehen. Also wirklich hochspannend, im Grunde seine eigenen Leute, was im Grunde ein bisschen Hoffnung gibt, weil es zeigt, dass sozusagen die Checks and Balances offensichtlich in Amerika nach wie vor funktionieren und diese Demokratie dann doch lebendiger ist, als wir sie manchmal hier so reden. Julia Löhr sagt, mit Blick auf die Zölle, Trumps Schwert ist jetzt ein bisschen stumpfer geworden. Frau Löhr, was meinen Sie damit? Was löst das aus? Naja, dass er zumindest jetzt von den Richtern gezeigt bekommen hat, dass er nicht einfach schalten und walten kann, wie er will. Was bedeutet das für uns jetzt, also für Handelsbeziehungen? Wir haben, glaube ich, ein Handelsvolumen, Deutschland, Amerika, 150, 160 Milliarden, ne? Genau. Also, Importe, Exporte. Genau. Also unsere beiden wichtigsten Handelspartner sind China und die USA. Es wechselt sich immer ab, wer gerade die Nummer eins ist. Zuletzt war es jetzt wieder China. Aber Amerika ist für uns ein enorm wichtiger Handelspartner. Und für uns hat dieses Urteil jetzt insofern Folgen, dass jetzt quasi der Deal, den im vergangenen Sommer Ursula von der Leyen mit Trump ausgehandelt hat, der für die Europäer ziemlich unvorteilhaft war, jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde vom EU-Parlament. Und für uns aber jetzt diese 15% gelten, plus das, was quasi davor, also vor Trumps Liberation Day gegolten hat. Also wir stellen uns tendenziell sogar einen Ticken schlechter, weil jetzt zu den 15% noch ein bisschen was draufkommt. Die Zölle, die halt vorher schon galten. Andere Länder profitieren sehr, vor allem China, Brasilien, Länder, die Trump mit sehr hohen Zöllen belegt hat, die jetzt auch auf diese 15% runterfallen. Könnten die auch ihr Geld zurückfordern dann? Ja gut, das versuchen jetzt ja schon etliche Unternehmen, die schon Klage eingereicht haben. Das ist irre. Emma Temesson hat die Zahlen wahrscheinlich besser im Blick, aber es sind viele große Unternehmen dabei, die das jetzt schon versucht haben vor dem New Yorker Handelsgericht. Also das beschäftigt jetzt die Justiz auf jeden Fall eine Weile. Aber die Frage ist ja letztlich, also es geht ja für die Unternehmen weniger darum, was ist rückwirkend möglich, sondern welche Planungssicherheit haben sie. Genau. Und sie haben auch nach diesem Urteil keine Planungssicherheit, weil Trump ja sehr deutlich gemacht hat, er lässt sich da, oder er will sich da nicht groß reinreden lassen. Jetzt hat er diese 15% verhängt auf einer Rechtsbasis, die auch sehr brüchig ist. Er hat schon angedeutet, dass man jetzt vielleicht auch mit Blick auf die nationale Sicherheit vielleicht dann doch auch wieder deutlich höhere Zölle verhängen könnte. Da geht es auf bis 50%. Was da möglich ist, die Stahl- und Aluminiumhersteller haben schon so hohe Zölle. Auch die Zölle gegenüber den Autoherstellern beruhen auf diesem Maßstab nationale Sicherheit. Also das ist das Hauptproblem für die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft, dass sie überhaupt nicht weiß, die Unberechenbarkeit, was gilt jetzt. Ja. Also was ist in drei Wochen, was ist in drei Monaten, was hat Bestand? Und ich meine, Friedrich Merz fliegt nächste Woche nach Amerika. Er sagt, er geht da mit einer abgestimmten Position der Europäer hin. Das ist ja schön und gut, aber wenn es die geben sollte, muss man ja dann auch mal gucken. Aber die Frage ist halt, ist mit Trump irgendein verlässlicher Deal zu erreichen? Und meine Antwort wäre, nein, ist es nicht. Also Herr Lies, Niedersachsen hat mit den USA ein Handelsvolumen, glaube ich, von 11, 12 Milliarden ungefähr. Wie sehr hat Ihre Wirtschaft unter diesen Zöllen gelitten? Was bedeutet das jetzt für Sie? Was bedeutet das insbesondere für VW? Also die Ankündigung war schon eine große Problematik. Und dann gab es die Einigung. Die Einigung hat ja zumindest ein Stück Sicherheit gegeben. Allerdings auch, muss man sagen, im Grunde aufgrund der Höhe der Zölle, in dem bestimmte Exporte gar nicht mehr stattfinden können. Also Automobil spielt für uns eine große Rolle. Und einiges ist gar nicht mehr möglich, weil mit dem Zollaufschlag ist gar nicht mehr am Markt. Beispiel? Also die teuren Fahrzeuge, Porsche zum Beispiel, das ist ein großes Problem, weil in dem Preissegment mit den Zöllen ist am Ende dann schwierig, den Markt zu erreichen. Also das macht auch was mit der Industrie, mit der Beschäftigung. Bei VW gilt es ja nicht nur um Niedersachsen, geht ja um die Standorte insgesamt, die wir haben. Aber was dazugekommen ist, ist natürlich, dann war so ein Stück Verlässlichkeit. Also man wusste, was geht. Und jetzt ist die Sorge, was heißt denn das jetzt morgen eigentlich? Also kann ich mich darauf einstellen? Und wir sind sehr stark abhängig logischerweise vom Export. Die Vereinigten Staaten spielen eine ganz entscheidende Rolle. Es geht übrigens auch um Unternehmen, die in den USA investieren. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Auch ja da der Verlass darauf, was ist die Zollpolitik mit Europa? Was bedeutet das für die Investitionen in den USA? Also diese Verunsicherung, die Höhe der Zölle ist ein Problem. Aber die Verunsicherung, ob es morgen... Der psychologische Faktor sozusagen. Der ist natürlich noch mal dramatischer und trifft vor allem auch den Mittelstand, der in ganz starkem Maße zum Beispiel im Maschinenbau natürlich den Export in die USA voranbringt. Der gerade ja wieder, Volle, korrigieren Sie mich, Maschinenbau zog doch gerade wieder so ein bisschen an. Da kamen doch ein paar gute Nachrichten jetzt. Richtig, genau. Also es gibt zum Teil Wirtschaftsdaten, die jetzt etwas optimistischer sind als aus dem vergangenen Jahr. Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, da zählt ja mal Maschinenbau dazu, die sind etwas verbessert. Die Industrieproduktion erholt sich leicht. Das hat aber maßgeblich tatsächlich mit diesen staatlichen Ausgabeprogrammen zu tun. Modernisierung der Infrastruktur, Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Da fließt im Moment viel Geld in die entsprechenden Industriezweige. Also gerade die Rüstungsindustrie profitiert, aber eben auch die daran hängenden Branchen. Also es gibt da gewisse Zuckungen, aber jetzt... Ich warne davor, das Bild so schön zu malen, dass wir jetzt kurz vor einem Aufschwung stehen. Und, ich wollte nur kurz vor Mitternacht ein bisschen gute Laune verbreiten. Aber also, bitte, schön, bitte, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Nur eine Zahl. Also die Prognosen sind für dieses Jahr, dass so ungefähr 1% Wirtschaftswachstum erwartet wird. Ja, es steht jetzt vielleicht keine Null mehr davor. Aber wir erkaufen uns das mit ungefähr 180 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist ein verdammt hoher Preis für... Also anders formuliert, es wäre komisch, wenn es nicht wenigstens 1% gegeben hätte. Es muss was passieren, weil wenn der Staat so viel Geld in den Markt gibt, dann Apropos sehr viel Geld, Elmar, welche Rolle spielt, ich habe es gerade vorhin gesagt, als ich Peter Neumann vorgestellt habe, die Ergreifung und am Ende auch der Tod dieses Drogenbarons El Mencho, heißt der Mann. Ein relativ junges Kartell, habe ich gelernt in der Vorbereitung. Was ist das für ein Mann und welche Rolle spielt mutmaßlich Amerika bei dieser ganzen Aktion? Ja, so Nemesio Seguera, so nennt man ihn eigentlich von Namen und abgekürzt dann eben El Mencho, war der Anführer des neuen Generationen Jalisco-Kartells in Mexiko, das im Nordwesten des Landes vor allen Dingen aktiv ist. Das ist mittlerweile zum mächtigsten und gefährlichsten Kartell Mexikos geworden. Umfasst etwa 20.000 Mitarbeiter, davon sind 7.000 unter Waffen. Die haben schwer. Ja, mit Entschuldigung, Kriminelle. Jawohl. Und 7.000 schwer Bewaffnete, die dieses Kartell eben auch schützen. Und die sind zu so einer Art Nebenregierung in dieser Region geworden, weil sie sich auch ein Stück weit durch Lebensmittelhilfen und andere Dinge um die Menschen dort kümmern. So, und hier hat jetzt die Präsidentin von Mexiko beschlossen und befohlen, den Chef dieses Kartells, eben El Mencho, auszuschalten. Die Informationen, die dazu führten, die kamen von der CIA, von den amerikanischen Geheimdiensten. Man hat ein gemeinsames Koordinationszentrum in Arizona, in 20 Kilometer Entfernung von der Grenze zu Mexiko. Und da werden diese Informationen genau miteinander abgestimmt, weitergegeben an Mexiko, an andere Staaten in der Region. Und dann ist die Erwartung in Washington bei Donald Trump, dann müssen die auch handeln, hartes, entschlossenes Vorgehen gegen die Drogenkartelle. Und das ist hier passiert bei der Operation am frühen Sonntagmorgen in einem Wochenendresort, so nenne ich das mal, in einem netten Städtchen an einem Seeufer gelegen. Dort haben die Sicherheitskräfte dann El Mencho gestellt und eben dann getötet bzw. schwer verletzt. Er ist dann auf dem Flug nach Mexico City gestorben. Die Information stammte offenbar ja von der CIA. Man hatte einer Geliebten von El Mencho nachgestellt. Und auf diese Weise hat man diesen Rückzugsort, den Zufluchtsort gefunden. Und was danach passiert ist, haben wir alle gesehen, nämlich dass das Kartell mit seinen Bewaffneten quer durch Mexiko, nicht nur in Jalisco, sondern in insgesamt 18 Bundesstaaten, Gewalt ausgeübt hat, Dinge in Brand gesetzt hat, Autos, Lebensmittelgeschäfte, wir haben ein paar Bilder Supermärkte auch und so weiter. Vielleicht können wir die aus der Regie einmal zuspielen, während an Peter Neumann die Frage geht. Das ist ja, wenn man so will, die unendliche Geschichte, die unendliche Fortsetzung in diesem langen, langen Roman namens War on Drugs. Ja, dieser Drogenkrieg, den eigentlich jeder ernstzunehmende amerikanische Präsident der vergangenen Jahrzehnte immer wieder versucht hat, weil Amerika ein echtes Drogenthema hat und das auch mittlerweile ganze Gesellschaften wirklich destabilisiert, nicht nur in den USA. Und das ist dann häufig das Ergebnis. Warum? Das Ergebnis dieser Drogenkriege ist, dass man versucht, das schnell in den Griff zu bekommen. Und darauf hat ja auch der Trump die mexikanische Präsidentin sehr stark gedrängt, weil er weiß, er hat innerhalb der Vereinigten Staaten ein großes Drogenproblem. Das möchte er jetzt gelöst bekommen. Oder er möchte zumindest, dass es so aussieht, als würde es gelöst. Deswegen hat er Ende letzten Jahres diese Boote vor Venezuela angegriffen. Und jetzt versucht er eben, die Chefs dieser Drogenkartelle auszuschalten. Das ist eine schnelle Lösung. Das sieht so aus, als würde etwas passieren. Aber wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Jahrzehnten, es ändert sich praktisch nichts. Ganz im Gegenteil, wir wissen aus der Geschichte Mexikos, 2006 bis 2012 war da ein Präsident dran, der diese Strategie Calderón, ne? Calderón, genau. Und der hat das ganz, ganz intensiv betrieben. Der hat 25 der 37 größten Drogenchefs ausgeschaltet. Das Ergebnis war mehr Gewalt als zuvor. Aber ist natürlich Mexiko wirklich in der Gewalt versunken, ne, muss man sagen. Absolut. 120.000 Tote. Wahnsinn. Und das liegt natürlich daran, dass es eben nicht nur ein Kartell gibt. Es gibt verschiedene Kartelle. In dem Moment, wo ein Drogenchef ausgeschaltet ist, streiten sich die anderen Kartelle darum, wer dann sozusagen das Geschäft übernimmt. Das führt zu mehr Gewalt und löst das Drogenproblem überhaupt nicht. Warum? Weil letztlich am Ende des Tages gibt es nach wie vor eine Nachfrage. Und die Nachfrage kommt aus Amerika, die kommt aus Europa. Und ob da ein oder zwei Kartellchefs umgebracht werden, ändert daran überhaupt nichts. Weil zu viel Geld im Spiel ist. Es ist zu viel Geld im Spiel. Und das ist natürlich der zweite Faktor. Die Regionen, wie zum Beispiel Jalisco, wo dieser Kartellchef herkam, das sind bitterarme Regionen. Und die Drogenproduktion ist eben sehr schwer zu ersetzen. Also es gibt da wenige Alternativen. Wenn Sie den Leuten jetzt zum Beispiel in Kolumbien sagen, baut doch bitte schön Kaffee an oder Zucker oder irgendwas anderes, dann ist das eben nicht so lukrativ wie Coca oder wie die Fentanylproduktion, die in Mexiko stattgefunden hat. Das heißt, es sind die Örtlichkeiten, über die wir hier gerade sprechen. Und wenn Elmar vorhin sagte, die Mitarbeiter, hat er ja in Wahrheit auch einen Punkt. Offensichtlich begreifen die sich als Paramilitärs zum Teil. Vielleicht können wir die Bilder mal zeigen. Wir haben vorhin gerade die mexikanische Armee im Einsatz gesehen, auf diesen Pickups mit diesen automatischen Feuerwaffen. Genau. Und das hier ist das Pendant auf der anderen Seite. Ja. Das sieht aus wie Militär, ist aber Kartell. Und man muss auch verstehen, dass sowohl in Kolumbien als auch in Mexiko es Teile des Landes gibt, wo im Prinzip die eigene Regierung ersetzt wurde durch die Armeen dieser Drogenkartelle. Armeen, die sehr viel Geld zur Verfügung haben, die an sehr viele Waffen kommen und die auch die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel dieses Drogenkartell, Spezialeinheiten auszubilden, die genauso gut ausgebildet sind wie die Spezialeinheiten der mexikanischen Armee. Es gibt eine Geschichte über den El Mencho. Offensichtlich wurden mal zwei seiner Bekannten verhaftet in dieser Region. Und er selbst ist dann in die Polizeistation gegangen. Er selbst war ja auch mal Polizist, ne? Er war selbst mal Polizist, genau. Nachdem er aus den USA abgeschoben wurde, wurde er zum Polizisten in Mexiko. Er selbst ist dann in die Polizeistation gelaufen mit einigen von seinen Mitarbeitern, wie gesagt wurde. Und er hat dann einfach dem Polizeichef gesagt, hör mal zu, entweder wir gehen hier alle lebend raus oder wir sterben alle. Deine Entscheidung. Und in dem Moment hat der Polizeichef natürlich die zwei Gefangenen rausgelassen und er kam davon. Elmar, wenn wir über diese verschiedenen Kartelle sprechen, da sehen wir ihn. Ne? Das ist der Mann, über den wir reden, der offensichtlich bei diesem Einsatz so schwer verletzt wurde, dass er dann auf dem Weg ins Krankenhaus, glaube ich, gestorben ist und dementsprechend auch nicht mehr ausgeliefert werden kann, auch nicht mehr befragt werden kann. Über welche Kartelle reden wir insbesondere, wenn wir über diese jüngsten Entwicklungen in diesem Drogenkrieg sprechen, Elmar? Es ist zum einen dieses Kartell. Und welche Rolle spielt noch das altbekannte Sinaloa-Kartell? Sinaloa-Kartell, ein sehr großes Kartell, eben auch, das insbesondere auch in Fentanyl- und Kokainhandel verwickelt ist. Es gibt jetzt Streitigkeiten, auch innerhalb dieser Kartelle. Peter sprach das vorhin ja an. Wir sehen sowohl im Jalisco-Kartell, aber auch eine Fraktion innerhalb vom Sinaloa-Kartell. Da bekämpft man sich gegenseitig, um eben Macht zu gewinnen, um Geschäft zu gewinnen. Das, was jetzt passieren wird in den nächsten Wochen, ist vielleicht entscheidend. Claudia Scheinbaum, die Präsidentin, hat angekündigt, man wird nun mit aller Macht auch gegen die Geldgeber, gegen Banken und Konzerne vorgehen, die sich an Geldwäsche beteiligen. Und man will sicherstellen, dass das Kartell von El Mencho sich nicht neu wirklich aufstellen kann. Das ist, glaube ich, fast illusorisch, dieses Ziel. Aber das bedeutet massives Durchgreifen mit der Staatsgewalt. Und das könnte eben in den nächsten Wochen und Monaten zu weiter großer Gewalt führen. Wir haben aber in knapp 4 Monaten ja die Fußballweltmeisterschaft. In Guadalajara ist einer der Spielorte, werden 4 Spiele ausgetragen. Und vor dem Hintergrund ist die Sorge extrem groß, dass nicht nur mit diesem Kartell, sondern auch mit den anderen Kartellen es zu instabilen, unsicheren Verhältnissen kommt. Wie kann eine Regierung Sicherheit garantieren für die Fans, für die Mannschaften, wenn sie sich gleichzeitig wirklich in einem bewaffneten Konflikt mit diesen Drogenkartellen befindet? Sie hat aber keine Wahl, weil Donald Trump hat am Montag nach dieser Operation schon wieder den Druck verschärft und hat per Tweet auf Social Media klargemacht, er erwartet von der Regierung, dass sie weiter massiv gegen diese Kartelle vorgeht. Also es könnte in den nächsten Wochen zu weiteren Eskalationen kommen. Ich weiß nicht, bitte nochmal, wie Sie das sehen, aber mein Gefühl wäre immer, ich verstehe jeden amerikanischen Präsidenten, der versucht, das in den Griff zu kriegen. Du kannst nicht zugucken, wie Zehntausende, ich glaube im letzten Jahr 40.000, 50.000 Leute an Drogen sterben, deine Jugend an Drogen stirbt, auf den Straßen, in den Innenstädten. Das kann man, wenn man Politiker in Verantwortung ist, nicht so laufen lassen. Ja. Auf der anderen Seite, wir haben gerade über Calderón gesprochen, der schon mal versucht hat, dagegen so vorzugehen. Und wir haben damals Bilder gesehen, die denen heute auf beängstigende Art und Weise gleichen. Brennende Autos, viele, viele Tote, nochmal eine ganz andere Dimension. Und ist es zutreffend, dass dann sozusagen in der Folge danach Regierungschefs in Mexiko sogar so weit gegangen sind, dass man sich mit diesen Kartellen arrangiert hat? Ja. Und dass die erst so, so groß werden konnten, weil die Politik bewusst weggeguckt hat? Zum Teil. Aber es war tatsächlich so, nach dieser Erfahrung mit Calderón, wo so viele Menschen gestorben sind, wo es so viel Gewalt gab, hat dann der darauffolgende Präsident gesagt oder der Nachfolger des Nachfolgers hat gesagt, wir müssen die Kartelle umarmen, nicht töten. Und das hat natürlich auch zu negativen Konsequenzen geführt. Also statt großem Krieg gab es dann weniger Gewalt, aber diese Kartelle haben natürlich ihr Geschäft konsolidiert und haben noch mehr Geld verdient. Und das ist das Problem, wenn man zu wenig tut, ist es negativ. Wenn man zu viel tut oder das Falsche zu viel tut, dann hat es auch negative Konsequenzen. Eigentlich müsste man erstmal an der Nachfrageseite arbeiten. Das wollen natürlich amerikanische Präsidenten nicht, weil es sehr kompliziert ist und weil es sie auch selbst in die Pflicht nimmt. Mhm. Und dann in Mexiko selbst müsste man eigentlich jetzt theoretisch massiv in diese Gebiete reingehen, auch mit dem Militär. Aber dann nachgefolgt auch viele Strukturhilfen, Wiederaufbau, dafür sorgen, dass die Menschen in dieser Region nicht wieder zu den Kartellen zurückgehen. Also das, was Elmar gerade beschrieben hat, was das Kartell sozusagen erledigt. Genau. Wenn du sagst, in gewisser Weise, wir kümmern uns auch ein bisschen um die soziale Frage, weil wir in Ruhe unser Geschäft machen wollen, unser tödliches. Genau. Das heißt, das müsste dann dieser schwache Staat übernehmen. Aber auch das ist natürlich erstmal sehr teuer, sehr anstrengend, braucht lange Zeit. Und es gibt keinen Moment, wo dann der Präsident oder die Präsidentin vor die Presse treten kann und sagen kann, jetzt sind sie besiegt. Also diesen Moment des Sieges gibt es so unmittelbar nicht. Und deswegen hat man sich davor auch gescheut. Und deswegen sind sowohl Mexiko als auch Kolumbien haben die nach wie vor Riesenprobleme. Das heißt, Elmar, wenn wir über Fußball-WM reden, letzte Frage an dich. Müssen sich dann Fußballfans Sorgen machen, wenn du jetzt dahin fährst? Also ich glaube, es ist noch Zeit in diesen 4 Monaten, dass man eine Situation nachher hat, die Sicherheit garantiert. Es sind ja auch nicht alle Landesteile betroffen. Man kann möglicherweise auch Fußballstadien an der Ostküste eher nutzen als an der Westküste. Aber es dürfte problematisch werden, eben weil der politische Druck so massiv ist. Und Donald Trump ja damit droht, wenn man Aufklärungsinformationen, Geheimdienstinformationen liefert, erwartet er, dass die Regierung dann auch handelt. Und wenn sie das nicht tut, damit hat Donald Trump gedroht, dann sei amerikanisches Militär gefragt und würde möglicherweise auf mexikanischem Boden tatsächlich Luftschläge ausführen, Bodenkommandos einsetzen oder Ähnliches. Und das wird etwas sein, was Claudia Scheinbaum, die Präsidentin, um jeden Preis natürlich verhindern will. Mhm. Elmar, danke dir ganz herzlich. Alles Gute dir. Wir werden uns in den nächsten Tagen mit Sicherheit weiter austauschen. Und nochmal, weil alles mit allem zusammenhängt, Julia Löhr, Mexiko ist ja ein Land, das, wenn man diese Bilder sieht, könnte man einen falschen Eindruck kriegen. Das ist ein durchaus prosperierendes Land und auch für die deutsche Wirtschaft durchaus wichtig. Warum? Es zählt jetzt nicht zu unseren wichtigsten Handelspartnern, das vorausgeschickt. Mhm. Da sind jetzt aber Länder wie China deutlich wichtiger. Mhm. Mexiko nimmt eine Schlüsselposition ein, was die nordamerikanischen Lieferketten angeht. Also vor allem den Absatzmarkt Amerika, auch Kanada. Also in Mexiko fertigen Autohersteller, die mit niedrigen Produktionskosten und zumindest zum Teil auch niedrigen Zollkosten nach Amerika exportieren wollen. Mhm. Deswegen haben dort auch viele Autohersteller große Werke aufgebaut. Unter anderem Volkswagen ist dort mit einem Werk in Puebla vertreten. Mhm. Also von daher ist das schon wichtig. In dem Fall sind wir jetzt hier in Deutschland oder in Europa nicht so sehr betroffen, weil es tatsächlich vor allem um die Lieferketten auf dem nordamerikanischen und dem südamerikanischen Kontinent geht. Aber genau, es sind die deutschen Unternehmen, die dort vor Ort sind, betroffen. Und natürlich verfolgt Trump ja auch das Ziel, möglichst viel Produktion nach Amerika zu ziehen. Womöglich, wenn es da jetzt länger anhaltende Unruhen geben sollte oder ja, die Unsicherheit weiter groß ist, wie sich das in dem Land entwickelt, könnte es dann vielleicht auch die eine oder andere Investition geben, die dann eher in Amerika getätigt wird oder aber vielleicht auch in anderen südamerikanischen Ländern. Brasilien bietet sich ja zum Beispiel gerade auch da als Handelspartner an. Also da könnte sich ein bisschen was verschieben. Mhm. Unternehmen und natürlich auch die Politik sucht, so gut es irgendwie geht, Sicherheit, Verlässlichkeit, Länder, die solche Rahmenbedingungen bieten. Das müssen nicht immer Demokratien sein. So. Also wir handeln ja auch mit vielen Ländern, die jetzt nicht unser politisches System haben, aber die zumindest verlässliche Rahmenbedingungen bieten. Und wenn sich das jetzt in Mexiko tatsächlich durch einen anhaltenden Kampf dieser Kartelle und der Regierung verschlechtern sollte, dann werden sicherlich auch Unternehmen überlegen, ob sie vielleicht in anderen Märkten besser aufgehoben sind. Alice, was hören Sie aus dem VW-Werk in Puebla? Also im Moment haben wir noch keine Rückmeldung, also noch keine Rückwirkung darauf. Aber tatsächlich ist ja gerade angesprochen worden, wir wissen ja nicht, was sich noch entwickelt. Und natürlich sind das unglaubliche Investitionen. Also wenn man sagen würde, wenn Mexiko als Produktionsland unsicher ist, müssen wir sehen, heißt ja, dahinter stecken enorme Investitionen. Das verlagert man ja morgen nicht einfach. Und es ist ja eben am Ende auch nicht nur der Hersteller, es ist die Zulieferindustrie, die sich angesiedelt hat. Das ist schon ein starker Schwerpunkt der industriellen Wertschöpfung und der Automobilindustrie. Und insofern hoffen wir natürlich alle, neben diesen Konflikten, die wir jetzt schon haben, USA, Zölle, dass das nicht nochmal weitere Auswirkungen auch am Ende auf die Substanz eines Unternehmens hat. Mhm. Gehen Sie ja nochmal davon aus, dass das anhalten wird, dass das weitergeht? Also das könnte gut sein. Also ich wäre sehr überrascht, wenn jetzt nach einem Drogenboss das vorbei wäre. Ich denke, die Amerikaner haben diese Taskforce gegründet, weil sie mehrere von denen ausschalten wollen. Und man darf nicht vergessen, so brutal es klingen mag, diese Weltmeisterschaft gibt natürlich diesen Kartellen auch ein unglaubliches Erpressungspotenzial. Also die können ja die Regierung vor der ganzen Welt bloßstellen. Und unglaubliche Drohungen aussprechen. Ja. Also ich wäre überrascht, wenn das jetzt diese Woche schon vorbei wäre. Mhm. Zum Thema Abhängigkeit. Würden Sie sagen, Herr Lies, dass der Weg der deutschen Autoindustrie, dass der definitiv am Ende, egal wie es jetzt mit dem Verbrenner weitergeht, münden wird im Elektrozeitalter? Sie sind auch Ingenieur, deswegen frage ich Sie. Ja, das wird er, bis auf wenige Ausnahmen, vielleicht Spezialfahrzeuge, die weiterhin auch mit E-Fuels dann fahren werden. Aber in der Frage, was ist die wirtschaftlichste, effizienteste Form für den Nutzer, da wird es die E-Mobilität sein. Die Frage ist tatsächlich, welche Zeiträume möglicherweise über 35 für bestimmte Modelle noch notwendig sind. Mhm. Ich frage das deswegen, weil ich neulich, wo war es denn, in Davos, meine ich, habe ich Howard Lutnick gehört, den amerikanischen Handelsminister, der sich fürchterlich echauffiert hat über diese schwachen Europäer. Und am Ende endete diese Tirade mit so einem Satz, wo er sinngemäß sagte, und dann wollen die Elektroautos bauen und sind nicht mal in der Lage, eine einzige Batterie herzustellen. Ja, ja. Und ich finde, er hat einen Punkt. Ja, wir sind gerade dabei. Einmal fairerweise, die Produktion ist angelaufen. Der Zelle, in Salzgitter. In Salzgitter? Ja. Immerhin, muss man sagen, ist ein erster Schritt. Porsche hat Cellforce gerade abgeräumt. Ja, das stimmt. Also deswegen ist das, was in Salzgitter passiert, tatsächlich in der europäischen Automobilindustrie. Aber er hat doch einen Punkt, wenn er das sagt. Also die Abhängigkeit ist quasi 100%. Sie haben völlig recht. Und also wenn das nicht gelingt, wenn wir sozusagen, und das ist auch wieder das Thema Resilienz, wenn wir nicht sagen in Europa, die Batterie, die übrigens nicht nur fürs Auto gilt, die gilt auch für das Thema Sicherheitsindustrie, für viele Bereiche, das der ist nicht der Nukleus, und den, das ist sozusagen Commodity, das kaufen wir irgendwoher, dann ist es ja die nächste Abhängigkeit, und zwar auch die technologische Abhängigkeit, die wir haben. Sie haben völlig recht, das muss sich dringend ändern. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen zuversichtlich, weil ich sehe, was da in Salzgitter passiert, aber es reicht natürlich für die Automobilindustrie in Europa noch lange nicht aus. Ich meine, Valencia kommt noch dazu, also es kommt noch ein paar mehr Standorte natürlich. Frau Löhr, ich meine, die Wertschöpfung beim Elektroauto ist die Batterie. Da steckt das Geld drin. Total. Ja. So. Und das macht CATL, das machen mit großem Abstand Marktführer, das macht BYD, das machen entweder Koreaner oder Chinesen. Die machen das Geschäft, weil sie seltene Erden haben. Vor allem auch in der Regel deutlich günstiger, als wir das hierzulande machen. Von daher sind die Stimmen in der Industrie schon, dass weiter ein Großteil der Batterien oder der Batteriezellen aus Asien importiert werden wird. Dort gibt es dann die Strategie der Diversifizierung. Nicht alles aus China, nicht alles aus Taiwan oder Korea, sondern ein bisschen splitten. Vietnam ist da jetzt ja auch durchaus aktiv. Also sich da breiter aufzustellen. Es wird auch hierzulande Fabriken geben. Aber wir werden hier nicht quasi alle unsere Batterien für die Elektroautos produzieren, weil es schlicht nicht wirtschaftlich wäre. Es ist nicht darstellbar. Und wie nehmen Sie den Kurs wahr? Haben wir da überhaupt einen Plan? Weil wir heute die Chance nutzen wollen, um mal ein bisschen über Wirtschaft zu sprechen. Wir brauchen doch ein neues Geschäftsmodell für diese Deutschland AG. Weil das alte ganz offensichtlich gerade, und dafür kann jetzt kein deutscher Politiker was, aber es kommt aus diversen Gründen gerade massiv unter Druck. So, haben wir da eine Strategie? Nein, wir haben schon eine Strategie. Der Zeitplan verzögert sich halt aktuell. Also die Strategie, jetzt was die Autoindustrie betrifft, der EU ist es klar elektrisch. Ob es jetzt bei den Neuzulassungen 2035 wird oder etwas später wird, wie lange wir noch Hybride zulassen werden, das wird sich meines Erachtens nach alles etwas nach hinten verschieben. Aber das ist quasi bei uns die Strategie. Aber das ist eben nicht mehr die Strategie für die Welt. Also als Volkswagen groß wurde, hat Volkswagen in Deutschland ein Auto entwickelt, es der Welt präsentiert. Die Welt war begeistert, es wurde in alle Welt exportiert. Ein Weltauto. Ein Weltauto. Und das Geschäftsmodell Weltauto, das gibt es halt in dem Sinne nicht mehr. Also die Chinesen wollen, jetzt mal überspitzt gesagt, autonom fahrende Karaoke-Boxen. Ja, die Amerikaner wollen weiter die benzinschlürfenden Pickups, weil das dort halt einfach beliebt ist. Aus der globale Süden wird noch viel länger Benziner auch neue kaufen, als wir das jetzt hier in Europa tun. Also von daher wird jetzt quasi für jeden Markt braucht es jetzt ein Produkt, ein Geschäftsmodell. Und VW hat sich auf den Weg gemacht, das quasi darzustellen. Was jetzt die Autoarbeitsplätze in der EU angeht, muss man aber auch klar sagen, gibt es eine Verschiebung. Also die neuen günstigen Elektroautomodelle von Volkswagen werden in Spanien und in Portugal gebaut. Nicht in Wolfsburg Mercedes ist in Ungarn. BMW ist in Ungarn. Also da gibt es ganz viele quasi Ausweichbewegungen an günstigere Standorte. Von daher wird die Zahl der Industriearbeitsplätze, weil Sie es ja auch eingangs angesprochen haben, wie viel ist da jetzt verloren gegangen, dieser Trend wird sich tendenziell fortsetzen, einfach weil wir aufgrund unserer Rahmenbedingungen, wir haben hohe Lohnkosten, wir haben hohe Lohnnebenkosten, wir haben immer noch vergleichsweise hohe Energiekosten. Und von der ganzen Bürokratie, die wir nur in homöopathischen Dosen bislang abbauen, ganz zu schweigen. Es gibt halt einfach andere Märkte, die da deutlich attraktiver sind. Ich würde mal fragen, innerhalb der EU, da gibt es so eine Widersprüchlichkeit, die für mich fast unauflösbar erscheint. Also auch mit deutschem Steuerzahlergeld werden Autofabriken in Ungarn subventioniert, die dann im Endeffekt, ich weiß, wie die Gesetzeslage ist, wenn mit diesem Subventionsgeld sozusagen ein Job in Deutschland weggeht, dann darf die Subvention nicht fließen. Aber es gibt tausend Wege, das zu umgehen. Also im Kern ist es so, deutsches Steuerzahlergeld subventioniert Fabriken in Ungarn und der Job hier ist weg. Zumindest das mittelbar. Das ist echter politischer Sprengstoff, oder nicht? Ja. Nein, der politische Sprengstoff. Sie sagen ja. Ich finde ja. Wir haben das in vielen Teilen beobachtet. Da gibt es ja klare Regeln für. Und ich glaube, dass wir sehr darauf achten müssen in Europa, damit wir nicht auseinanderbrechen, weil wir wollen ja ein geeintes und starkes Europa, dass das nicht passiert, dass wir das zumindest im Blick haben. weil, und das ist kein Vorwurf, glaube ich, nur eine realitätsnahe Feststellung, möglicherweise sich bestimmte europäische Länder nicht ganz so intensiv daran halten wie wir selber. Also ich weiß, wie schwierig das ist, wenn wir ein Unternehmen fördern wollen, das hier investiert und es eigentlich eine Verlagerung ist. Und da müssen wir genau darauf aufpassen, gerade, und Sie haben es zu Recht gesagt, die Summe der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, wenn wir nur mal den Zweig nehmen, der wird ja nicht weiter wachsen. Der Markt in Europa wächst nicht, der ist geschrumpft, das trifft uns hart. Sie haben es zu Recht angesprochen, wir haben jetzt auch noch ein Problem, dass wir mehrere Plattformen bauen müssen. Der große Vorteil ist, du baust ein Auto, dann hast du Volumen, dann hast du große Effizienzgewinne. Deswegen müssen wir darauf achten, aber das macht die Industrie selber auch. Auch Teilproduktion findet ja schon lange auch in der Automobilindustrie verlagert statt. Also wir müssen einen guten Ausgleich finden. Aber wir müssen schon darauf achten. Das ist ja ein unfairer Wettbewerb. Ja, auf dem Rücken deutscher Steuerzahler. Genau, wenn das soweit ist. Also ich argumentiere jetzt über Deutsche, man könnte auch sagen italienische oder französische oder was auch immer. Wenn das soweit, und das müssen wir einfach im Blick haben, wenn es soweit kommt, müssen wir es deshalb in den Griff kriegen, weil es den Mehrwert, den Europa hat und diese Fixierung darauf, dass wir eine starke Gemeinschaft sein müssen, gefährdet, weil dann Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, sagen, das kann nicht sein. Das müssen wir im Blick nehmen. Das kann man auch nicht wegignorieren, da müssen wir sehr sorgfältig mit umgehen. 50.000 Jobs. Der soziale Sprengstoff sind nicht die Subventionen. Ja, das ist auch ärgerlich, wenn Steuergeld wenn mit diesen, das Ergebnis dieser Subventionen ist, dass hierzulande Jobs in der Automobilindustrie verschwinden, ist das ein Thema. Aber es führen noch viele andere gewichtigere Faktoren als die Subventionen dazu, dass die Jobs hier verschwinden. Wobei das wollte ich nur. Energiepreise und Bürokratie und so weiter. Genau. Für die Automobilindustrie noch mal sagen, weil Sie das zu Recht angesprochen haben, das ist ja auch so. Neuen kleinen Elektroautos werden in Portugal, Spanien, aber die kleinen Autos werden heute schon nicht in Deutschland gebaut, muss man fairerweise sagen. Mhm. Aber der Markt ist ja größer. Das heißt, die Fahrzeuge, die natürlich einen höheren Kostenwert haben, die sozusagen eine größere Möglichkeit finden, die auch in Deutschland zu produzieren, die werden hier weiter produziert. Darauf müssen wir auch achten. Wir müssen Automobilland bleiben. Aber, und ich finde, der Punkt ist vollkommen richtig, wir stellen uns schon die Frage, ob wir bei so bestimmten Fragen wie Digitalisierung, autonomes Fahren, also bei Innovation, ob wir da schnell genug sind, weil das Gleiche zu bauen, was andere bauen, und dann günstiger, das können wir ja gar nicht. Aber bei der Innovation einen großen Schritt nach vorne zu machen. Also Deutschland, Europa sagt, wir investieren in neue Technologien, wir fokussieren auf Leittechnologien, die uns helfen, und die wir nicht nur sozusagen von außen dazu holen. Das müssen wir in den Griff kriegen, weil wir werden es ja nicht günstiger können. Wir müssen es ein bisschen innovativer machen. Quasi das Geschäftsmodell der Deutschland AG bestand ja darin, dass wir hier Produkte entwickelt haben, die die Welt unbedingt haben wollte, weil sie sie selber nicht herstellen konnte. Und inzwischen sind wir halt in der Situation, dass jetzt bei Volkswagen zum Beispiel haben früher die Chinesen von den Deutschen gelernt und heute lernen die Deutschen von den Chinesen, wie man schnell gute Elektroautos baut. Wir lernen das ja im Zweifel auch gerne, wenn man es dann hierzulande macht. Das ist ja auch völlig wurscht. Ja. Aber wichtig ist, dass sozusagen die Wertschöpfung dann im Zweifel auch hier passiert. Wie schaut denn ganz generell gefragt der Politikwissenschaftler Peter Neumann da drauf? Ich beobachte natürlich diese Debatte in Deutschland auch. Und ich denke mir manchmal, es ist fast so ähnlich wie mit der Außenpolitik. Also die Weltordnung, die wirtschaftliche Weltordnung, die geopolitische Weltordnung ändert sich ja momentan radikal. Und wir sitzen in Europa, wir schauen wie das Kaninchen auf die Schlange und wir versuchen, so viel von dem, was existiert, was uns reich gemacht hat, zu behalten, wie es geht. Aber wir machen uns zu wenig Gedanken darüber, wie wir proaktiv diese neue Ordnung mitgestalten können. Also wir können jetzt natürlich versuchen, und das sollten wir auch, so viel von der Autoindustrie, die uns reich gemacht hat, zu behalten, wie wir können. Aber wir sollten gleichzeitig darüber sprechen, was ist denn mit diesen neuen Technologien? Was ist mit Quantencomputing, mit Biotechnologien, mit künstlicher Intelligenz, mit Raumfahrt, mit Robotik? Da, wo in Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten, Billionen verdient werden. Ja. Also da müssen wir doch auch den Anschluss schaffen, statt nur ein bisschen von dem zu retten, was wir noch, was wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Mhm. Sind wir denn da, Frau Löhr, was das angeht, auf dem richtigen Weg? Und woran liegt es eigentlich, dass wir, zumindest wirkt es so, absolut nicht in der Lage sind, uns neu zu erfinden? Nee. Dieses Beharrungsvermögen, das sich für Bürger in diesem Land als so unglaublich resistent erweist, was die Politik angeht. Wie nehmen Sie das wahr, auch in der Koalition? Dann kommt Merz und sagt, jetzt kommt der Herbst der Reformen. Wir müssen wirklich strukturell daran. Dann kommt Bärbel Baas und sagt, alles Bullshit. Der Sozialstaat, den können wir genauso weitermachen. Dann höre ich aus der SPD den Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel, der sagt, Leute, das geht so nicht mehr. Wir haben hier ein echtes Thema. Wir haben Sozialleistungen, die um 10% zugenommen haben. Meine Einnahmen sind aber nur um 2% gestiegen. Der Sozialstaat, Zitat Dressel, ist mittlerweile selber ein Sozialfall. Das sagt ein SPD-Mann. Ja. Also, wie nehmen Sie das wahr? Genau, Sie haben jetzt einen breiten Bogen geschlagen. Also zum ersten Teil der Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Nein, unsere Industriepolitik ist immer noch sehr stark daran orientiert, alte Industrien, wie Sie sie erwähnt haben, zu bewahren. Wir geben unglaublich viel Geld aus, um die Stahlhersteller bei der Transformation zu unterstützen, obwohl es einfach wirtschaftlich unter den Bedingungen, die wir in Deutschland haben, extrem schwierig ist, rentabel Stahl herzustellen. Für hochwertige Spezialstähle ja, aber sonst ist es schwierig. Die Koalition hat jetzt gerade die Elektroautoprämie wiederbelebt, die eigentlich schon mal abgeschafft war, in die unglaublich viel Geld geflossen ist. Jetzt, wo die Elektroautos besser werden, bräuchte es die aus meiner Sicht nicht. Was die neuen Technologien, KI angeht, ja, sind wir gut, was die Forschung angeht, Geschäftsmodelle daraus zu machen, sehr schwierig. Woran liegt das? Sind wir da als Gesellschaft weit genug? Naja, wir sind halt eine alternde Gesellschaft. Und eine alternde Gesellschaft ist sehr daran interessiert, den Status quo zu bewahren. Wir haben, zumindest ist es ein verbreitetes Gefühl, mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und deswegen versucht jeder quasi auf seiner Scholle, sich so lange es irgendwie geht, zu retten. Wird das funktionieren? Nein, weil der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, was den Haushalt angeht, es funktioniert so eben nicht mehr. Also wir haben im Moment schon die Situation, dass jeder dritte Steuereuro, der in die Kasse kommt, sofort in den Rentenzuschuss des Bundes geht. Wo ja noch dazu unsere ganzen Rentenbeiträge, die wir ja auch noch zahlen, auch schon reingehen. Also ein nennenswerter Anteil unserer Einnahmen des Staates geht 1:1 in die Rente. Mit einer alternden Gesellschaft ein sehr schwieriges Modell. Ich weiß, es ist für die SPD ein heikles Thema, für die CDU auch. Solche Dinge wie Rente mit 63 abschaffen, Lebensarbeitszeit erhöhen, ist alles super unpopulär, wird nicht gemacht, weil immer wird irgendwo gewählt und könnten Wähler verschreckt werden. Aber irgendwann wird es zwangsläufig dazu kommen müssen. Die Finanzplanung des Bundes sieht im Moment für das Jahr 2029 vor, dass wir ungefähr 220 Milliarden für den Etat von Frau Baas haben, also Arbeit und Soziales, hauptsächlich Rente und Bürgergeld, dass wir ungefähr 150 Milliarden für die Rüstung haben werden und ungefähr 60 bis 70 Milliarden für den Zinsdienst, je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln. Das heißt, 3/4 unserer gesamten Ausgaben werden auf diese 3 Blöcke entfallen. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen was verschieben, um mehr Geld in neue Technologien, die Förderung, ja, neue Technologien in die Bildung zu investieren, um quasi ja, unser Geschäftsmodell von morgen zu entwickeln. Aber ich sehe es halt aktuell nicht. Also ich sehe eine Union und eine SPD, die gelähmt sind vor Angst vor der AfD und deswegen so den Eindruck erwecken, wir müssen hier möglichst wenig verändern. Das wird schon irgendwie so funktionieren. Macht euch keine Sorgen, keine Zumutungen. Inzwischen ist ja auch die CDU auf dem Trip, nicht nur die SPD. Also das im Moment ist es wirklich. Herr Lies, mal direkt gefragt: 10 Milliarden für Projekte wie Mütterrente, Gastrosteuer und so weiter. War das ein Fehler? Erstmal war es eine Einigung. Ich würde mal sagen, es ist im Moment ein Problem, dass wir die Punkte alle einzeln diskutieren. Also wir sagen Rente, und ich kann die Diskussion sehr gut nachvollziehen. Wir sagen die Frage Erbschaftssteuer, wir sagen Steuer. Und was ich erwarte von dieser Bundesregierung, ist, dass wir nicht zu Zuschauern dieser Debatte werden und die vereinzelten Punkte sozusagen zu einer unglaublichen Auseinandersetzung führen, sondern die Aufgabe der Bundesregierung wird sein, ein Paket vorzulegen, bei dem die SPD und die CDU Schmerzen hat. Denn anders wird es ja nicht gehen. Und das müssen sie gemeinsam machen, weil ansonsten habe ich ja diese öffentliche Konfrontation, die wir, ich sag's mal mit aller Vorsicht, am Jahresanfang in den Jahresauftaktklausuren der Fraktionen erlebt haben. Da hatte man ja schon ein bisschen das Gefühl, die haben gar nichts miteinander zu tun. Das hilft mir ja nicht weiter. Wenn der Bürger zum Zuschauer dieser Politikauseinandersetzung wird, dann verlieren wir ihn ein Stück für eine Handlungsfähigkeit. Auch Sie als Politiker werden zum Zuschauer dieser Debatte. Im Moment wird alles einfach in Kommissionen ausgelagert. Ja, bei der Rente, jetzt mal im Ernst. Ja. Die Vorschläge liegen alle seit Jahren auf dem Tisch. Die deutsche Politik hat irgendwann mal den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt. Anfang der Nullerjahre, weil wir wussten, es gibt irgendwann in der Zukunft ein demografisches Thema. Das war der SPD-Politiker Franz Müntefering, so, der den Grundstein für die Rente mit 67 gelegt hat. Und wer hat denn diesen Nachhaltigkeitsfaktor dann wieder ausgesetzt? Naja, dann gab es ja den quasi Deal zwischen Union und SPD, dass die CSU ja gerne die Mütterrente haben wollte und die SPD die Rente mit 63 haben wollte. Das war im Jahr 2014. Das war quasi der erste Sargnagel. Und ja, seitdem hat sich das halt immer so fortgesetzt. Das heißt, Alice, also, wir wissen doch, was zu tun ist. Und stattdessen sagen wir wieder, ah, nee, lass mal jetzt eine Kommission entscheiden, weil es tut einem im Zweifel weniger weh. Und ich frage mich immer, wann ist denn jetzt der glorreiche Moment gekommen? Wann ist das perfekte Timing, um den Leuten jetzt mal was zuzumuten? Timing ist ja keine Stadt in China, wie wir wissen, sondern es ist ja hat ja was mit Zeit zu tun. Ich sag mal so, mit Blick auf dieses Jahr, also egal, wo Sie hingucken, es droht an jeder Stelle irgendwo eine Landtagswahl. Vor welcher Landtagswahl genau werden Sie den Leuten sagen, das war's mit der Rente mit 63? Nochmal, ich würde sagen, es wird ein Paket geben und es muss zum Sommer ein Paket geben, wo die Frage der sozialen Sicherungssysteme geklärt ist. Und ich will nur einmal sagen, ich verstehe das auch, die Debatte, die wir zu den Rentenpunkten hatten, wir müssen nur auch darauf richten, es sind ja auch Menschen, die betroffen sind in unserer Gesellschaft, das dürfen wir nicht ausblenden dabei, wo das Thema Sozialstaatsreform, wo ja der erste Schritt gemacht worden ist, kommt und das war ein berechtigter Hinweis, der gerade gekommen ist, ich kann das für meine Kommunen auch nur sagen, wir haben mit vielen Gesetzen Gutes gewollt und wir das Thema Bedarfsbetrachtung. Wir geben mehr Geld für die Verwaltung von Strukturen aus, als am Ende bei den Menschen ankommt. Also da ist richtig, da ist ja noch was im System drin. Und deswegen bin ich notwendigerweise, aber auch überzeugt zuversichtlich, dass wir zur Mitte des Jahres diese Punkte sich auch wirklich kanalisieren. Also kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ist auch ein schlechter Zeitpunkt, ich weiß. So, aber bei der die SPD möglicherweise gar nicht mehr über die 5%-Hürde kommt. Aber wünsche ich Ihnen nicht, aber nein, es könnte passieren. Ich verstehe genau den Ansatz. Aber wir haben ja dieses Jahr durchgehend Wahlen. Und das Problem ist, dass wir... nächstes Jahr durchgehend Wahlen. Auch nächstes Jahr durchgehend Wahlen, genau. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich mit Erschrecken wahrnehme, und das ist ja noch dramatischer als die Entscheidung, ist, dass es eine zunehmende Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Demokratie gibt. Ja. Die Menschen leben die Demokratie, aber an der Handlungsfähigkeit. Mhm. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die Nichtentscheidung nicht noch größere Nachteile für die demokratischen Parteien hat als die negative Entscheidung. Die ist für irgendjemand immer negativ. Und deswegen bin ich schon überzeugt, dass wir zum Sommer hin gut konsolidiert zu einem Paket kommen werden, einem geeinten Paket dieser Bundesregierung, bei dem ich sehr dafür werbe, dass wir die Länder gleich mit einbinden. Also ich werbe sehr dafür, dass Bündnis 90 die Grünen eingebunden werden. Wir brauchen auch Bundesratsmehrheiten für zustimmungspflichtige Gesetze. Und wir brauchen gesellschaftliche Mehrheiten. Das kann ja auch eine Chance sein, breitere gesellschaftliche Mehrheiten zu haben. Und dafür werbe ich sehr. Aber ich glaube, wenn wir, da gebe ich allen Beteiligten recht, wenn wir den richtigen Zeitpunkt abwarten, bei dem es keine Wahl gibt, wenn wir in den nächsten Jahren keine Entscheidung haben, dann ist wieder die Bundestagswahl und da haben wir verloren. Das heißt, es muss früh genug klar sein, was kommt. Und da werden auch Entscheidungen bei sein, die schmerzhaft sind, aber sie müssen welche dann... Welche denken Sie da, Sie als Ministerpräsident von Niedersachsen? Was schwebt Ihnen da vor? Genau, würde ich jetzt genau nicht nennen. Weil dann ich mache Ihnen einen Vorschlag. Rente mit 63 zum Beispiel. Ich höre Ihnen zu. Genau. Rente mit 63 abschaffen? Wir haben ja schon das aufwachsende Rentenalter. Was würden Sie sagen, abschaffen oder nicht? Ich glaube, ich will es nur einmal sagen. Ich glaube, das ist ja, für viele Menschen ist das wie so ein Wimmelbild. Die gucken drauf und überall sind Entscheidungen. Nicht ablenken, Herr Lies. Doch, bei der Versuch, gebe ich zu. Ich weiß, genau. Aber es bleibt beim Versuch. Nochmal, Rente mit 63. Würden Sie sind ja jemand, als Pragmatiker gilt. Ja, genau. Wenn es in und einem offenbar Paket tun Sie sich wahnsinnig schwer, das jetzt einfach deutlich auszusprechen. Nein, warum ist das so? Das tue ich nicht. Ich meine das wirklich ernst. Sagen Sie doch einfach, ob Sie dafür oder dagegen sind. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage. Genau, ich meine das wirklich ernst. Dass wir als Politik gut beraten sind, jetzt endlich mal ein Gesamtpaket vorzulegen. Weil jetzt führen wir eine Debatte über die Rente mit 63 oder 67, die wir ja eigentlich haben. Okay, dann ein anderer Vorschlag. Ich habe noch einen Vorschlag. Okay. Renteneintrittsalter an gestiegene Lebensarbeitszeit koppeln. Gute Idee? Ich glaube, auch da hat die Bundesregierung erstmal einen Weg gewählt, zu sagen, wir brauchen eine dritte Säule der Finanzierung der Rente. Das ist ja schon mal geeint, das finde ich schon mal sehr gut. Das Zweite ist, wir haben das Thema länger arbeiten über Aktivrente. Wenn es dazu Lösungen gibt, dann auch da bitte in einem Paket. Weil ich muss ja eine Antwort darauf geben, was macht das mit der sozialen Absicherung. Aber das dauert doch alles viel zu lange. Nein, ich glaube nicht. Und da teile ich jetzt aber, auch... offenbar ist das Wort des Abends Gesamtpaket. Aber das überzeugt uns jetzt hier gerade nicht. Neumann ist so ein wahnsinnig kritischer Typ. Ich würde widersprechen, es überzeugt Gesamtpaket mich. Ist doch gut, aber was ist drin in dem Gesamtpaket? Das ist ein Gesamtpaket, geben muss, wo tatsächlich beide Parteien oder letztlich alle drei Parteien leiden, etwas geben müssen, was auch tatsächlich alle Teile der Bevölkerung in die Pflicht nimmt. Aber ich bin halt nur skeptisch, weil ich es nicht sehe, dass es tatsächlich dazu kommt. Also Lars Klingbeil verfolgt ja erkennbar das Ziel, dass er Kanzlerkandidat der SPD werden möchte und fährt da den Kurs, dass er jetzt möglichst wenig da in die Offensive geht, was Reformen angeht. Eigentlich muss jemand Reformen wagen, der politisch nichts mehr erreichen will. Inzwischen wissen wir, dass auch Friedrich Merz mit einer zweiten Amtszeit liebäugelt. Und der CDU-Parteitag war jetzt ja gerade auch mehr so, also wegstreichen wollen wir jetzt auch nicht so viel und eine große Umarmung an der die CDU-Parteitag SPD. Der CDU-Parteitag war doch gerade an der Liebkosung der SPD. Genau, der CDU-Parteitag lief für die SPD super. Also das war. Aber ich will nur einmal, das ist sozusagen, das Bewusstsein ist da. Ich entnehme in den vielen Dialogen, die Kolleginnen und Kollegen in Berlin so war, dass sie nicht sagen, wir wollen nichts ändern, sondern dass der eine immer auf den anderen guckt. Weil beide unter Druck geraten sind. Und deswegen glaube ich noch mal, und das können wir sozusagen nicht vereinzelt, weil ich will den Begriff Gesamtpaket gar nicht wieder verwenden. Aber dürfen Sie. Wir wollen nur wissen, was in dem Gesamtpaket drin ist. Da ist auf jeden Fall eine Frage. Und wenn das 10 Dinge sind, mit 3 wären wir heute also Abend einverstanden. Also die sozialen Sicherungssysteme, die müssen beantwortet werden. Das ist nicht nur die Rente, das ist auch die Pflege. Und da wird es zur Entscheidung geben, die man jetzt trifft. Und da wird es zur Entscheidung geben, die man vorbereiten muss. Mhm. Es wird eine Antwort auf die Frage geben müssen, der Sozialleistungen, die wir haben. Das werden wir... Was heißt soziale Leistungen in dem Zusammenhang? Also ich habe es vorhin beschrieben, dass wir, das ist ein Stück der Sozialstaatsreform, die Bärbel Baas jetzt auf den Weg gebracht hat, also die Systeme vereinheitlichen und verschlanken. Wir leben doch in einer Misstrauensgesellschaft. Wir geben so viel Geld für Kontrolle, für Überprüfung aus, dass die Menschen, um die es uns eigentlich zum Beispiel beim Bundesteilhabegesetz ging, am wenigsten davon haben. Das allermeiste davon bleibt im System. Das muss da raus. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir wollen uns um die Menschen kümmern. Die müssen davon profitieren, aber nicht das System. Aber Sozialreform kann jetzt nicht heißen, den Zugang zu Sozialleistungen zu vereinfachen, sondern es müsste ja auch mal daran gehen, das Niveau an Sozialleistungen, was wir uns leisten, zu hinterfragen. Vielleicht nur noch ein Satz. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in der gesamten EU und wir haben eine mittelprächtige Lebenserwartung, die dabei rauskommt, weil alle Gruppen, die in diesem Gesundheitssystem beteiligt sind, von den Krankenheimhäusern über die Ärzte, über die Heilberufe, über die Patienten, jeder versucht, das Maximum für sich aus diesem System rauszuholen. Mhm. Und da müssen sie ran. Ja. Und das sehe ich nicht. Herr Neumann. Also ich wollte gerade noch mal auf den Punkt Handlungsfähigkeit kommen, weil Sie das ja erwähnt hatten. Und weil es ja richtig ist, die Leute wollen sehen, dass die Regierung tatsächlich handlungsfähig ist. Und als jemand, der im Ausland lebt, ich kann Ihnen sagen, der Rest der Welt sieht das genauso. Also die vor 10, 12 Jahren in England haben alle auf Deutschland bewundernd geschaut. Und gesagt, ihr kriegt das alles hin, vielleicht können wir mehr von Deutschland lernen. Jetzt habt ihr auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Also 2014 war das beste Jahr, Deutscher zu sein im Ausland. Jetzt schaut man auf Deutschland mit großer Sorge. Und man fragt sich, schaffen die das überhaupt noch? Kriegen die das überhaupt noch gebacken? Also dieses Signal der Handlungsfähigkeit ist nicht nur für uns Deutsche wichtig, sondern im Prinzip schaut die ganze Welt auf Deutschland und fragt sich, kriegen die das Paket hin? Ja. Genau, das Gesamtpaket. Sie haben seit 2021 in der SPD fast jeden zweiten Wähler verloren. Das ist enorm viel. Ja. Und Sie reden gerade viel davon, das höre ich auch immer bei Lars Klingbeil, dass Sie Politik machen wollen, ich zitiere, für die hart arbeitende Mitte dieser Gesellschaft. Ja. Was meinen Sie damit? Ich glaube, dass die Sozialdemokratie ein Stück in diesen Fokus gerückt ist, zu sagen, sich ganz stark um diejenigen zu kümmern, die auch unsere Unterstützung brauchen, aber dabei zu vergessen, bei all dem Fokus... Wer es bezahlt. Ja, genau. Im Grunde, wer es bezahlt. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Völlig, völlig richtige Zusammenfassung. Und das sind die, die arbeiten gehen. Ja. Und die das Gefühl haben, wo sind eigentlich wir dabei geblieben? Weil die natürlich Betroffene sind im Sinne von Steuern, von Sozialabgaben. Und deswegen ist der Fokus, den wir richten müssen, die brauchen wir in unserer Gesellschaft. Mhm. Das sind übrigens auch die, wenn es dann auch wirtschaftlich schwierig wird, die auch daran zweifeln, ob der Staat die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist der Fokus, den wir haben. Das heißt noch lange nicht, dass wir alle anderen vergessen, nur dass man das mal dazu sagt. Aber der sichtbare Fokus muss sich viel stärker auf die ausrichten. Die müssen spüren, die handlungsfähige Politik, die Regierung, die spüren, was für uns zentral und wichtig ist und setzen das im Rahmen der Möglichkeiten um. Das ist extrem wichtig, finde ich. Ist es in dem Zusammenhang dann, wir reden über Fairness, ja, wir reden über Gerechtigkeit. Ja. Und viele Leute im Land haben das Gefühl, dass es nicht mehr wirklich gerecht zugeht. Mhm. Neulich eine interessante Statistik gelesen. Es ist in dem Zusammenhang gerecht, wenn beispielsweise jeder Dritte in der Statistik für Langzeitarbeitslose keinen deutschen Pass hat. Jemand, der in dieses System sehr wenig oder gar nichts eingezahlt hat. Ist es gerecht in dem Zusammenhang, wenn in der Statistik für Bürgergeldempfänger jeder Zweite keinen deutschen Pass hat? Leute, die so gut wie nie was in dieses System eingezahlt haben. Oder wenn, wenn zum Beispiel bekannt wird, dass in einer Stadt wie Hamburg mittlerweile 300 Bedarfsgemeinschaften existieren, die über 8.000 Euro vom Sozialstaat jeden Monat kriegen. Also, ist das gerecht? Daran zeigt sich, glaube ich, nein, das empfinden die Menschen nicht als gerecht. Und selbst wenn es in bestimmten Stellen begründbar ist, zweifeln sie daran, dass wir genau dieses Gerechtigkeitsempfinden in unserem Handeln umsetzen. Und deswegen, bei den Beispielen geblieben, ist, finde ich, auch ein sehr deutlicher erster Ansatz dieser Bundesregierung, die Menschen, die arbeitsfähig sind, an dem Thema könnte man ja anfangen, die müssen arbeiten. Und zwar nicht, weil ich, auch nicht nur, weil ich will, dass sie arbeiten, sondern weil Arbeit ein Teil von gesellschaftlicher Teilhabe ist. Und je länger ich sie aus der Arbeit rausnehme, je schwieriger kriege ich sie rein. Und sozusagen da wegzukommen, zu sagen, wieso kümmert ihr euch um die, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht im Sinne von, dass ihr sie an die Arbeit bringt. Das ist ein Teil, finde ich, wo aus meiner Sicht auch die Entscheidung getroffen wird. Ja, und warum gibt es denn dann so einen Aufschrei, wenn jemand wie Alexander Dobrindt sagt, jemand, der neu in dieses Land kommt, soll in Zukunft nach 3 Monaten arbeiten dürfen? Die aktuelle Regelung ist nach 6 Monaten arbeiten dürfen. Ja. Und ich höre das und denke, warum regen wir uns jetzt eigentlich darüber auf? Warum sollen Menschen nicht arbeiten dürfen? Absolut. Und wäre es nicht vielleicht sogar wichtig, an dem Punkt mal die Vokabel dürfen durch die Vokabel müssen zu ersetzen? Also ich finde, dass wenn man das denn kann. Genau. Wenn jemand arbeiten kann, dass er auch arbeiten muss. Ich finde das jetzt nicht schlimm, weil Arbeit keine Bestrafung ist, sondern Teil gesellschaftlicher Teilhabe. Die es bezahlen, die tun das ja auch jeden Tag. Aber nicht mal auf diesen kleinsten Nenner können wir uns einigen. Ich glaube, jetzt sind da zwei Dinge auch in den Entscheidungen von Kollegen Dobrindt zusammengekommen. Sozusagen auf der einen Seite entsteht der Eindruck, Integration und Sprache spielt eine geringe Rolle und dann ist zeitgleich die Debatte, sie sollen ja arbeiten. Das muss schon beides sein, weil das haben wir natürlich in den 60er, 70er Jahren auch erlebt, oder 50er, 60er, dass du das Thema Integration mitdenken musst. Aber das schließt sich doch gar nicht aus. Ich kann doch arbeiten gehen und trotzdem Sprache erlernen. Ich kann einen Teil der Sprache sogar während der Arbeit erlernen, je nachdem, was die Arbeit ist. Also ich glaube, das muss man nicht ausschließen. Die Dänen sind Sozialdemokraten, die machen das so. Ja, ich finde das auch. Ich finde die Tatsache, dass ich Menschen eine Perspektive auf Arbeit gebe. Keine Bestrafung, keine Bedrohung, sondern eine Chance, Teil der Gesellschaft zu sein, weil sie ansonsten, wenn sie außen vor sind, ja an diesen ganzen Dingen gar nicht teilhaben. Aber was ist daran neu? Das war doch vor 10 Jahren auch schon so. Das ist nicht neu. Das ist völlig richtig. Wir haben die Themen seit 2015, 2016. Und daher entsteht ja auch dieses tiefe Gefühl von Ungerechtigkeit. Wenn Menschen dann neu in dieses Land kommen, aus diversen Gründen, und die gehen dann in dieses System rein, und dann kommt dieser Staat, dieser sehr fürsorgliche Staat und sagt, pass auf, hier ist Wohnung, hier ist Einkommen, hier ist Auskommen. Das ist alles kein hohes Niveau, das weiß ich schon alles. Aber die anderen, die es bezahlen, die kämpfen doch mittlerweile auch. Das ist richtig. Mit enorm hohen Mieten, die kämpfen mit enorm hohen Energiekosten. Mhm. Die treibt die Sorge um den Arbeitsplatz. Die sehen, was an den Schulen passiert und sehen das auf der anderen Seite. Warum dauert das alles immer so lange? Naja, warum dauert es so lange? Weil es ja auch durchaus Menschen gibt, die wollen ja auch arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die alle nicht wollen. Manche halten wir auch ehrlicherweise künstlich davon ab. Gibt es keinen Sprachkurs. Also deswegen ist das, ich halte das für fatal. Weil nochmal, für viele, auch für die, die zu uns kommen, ist es auch ein Teil von wirklich in der Gesellschaft angekommen zu sein. Und es führt auch dazu, das ist völlig richtig, dass der Teil der Gesellschaft, der arbeiten geht, sieht, aha, die leisten auch ihren Beitrag dazu, dass die Gesellschaft funktioniert in Summe. Deswegen, ich habe bei der Frage, ich bin immer darum bemüht, bei uns ganz früh damals schon 15, 16 Dinge gemeinsam mit dem Handwerk gemacht, um Menschen, die kommen, in Arbeit zu bringen. Es darf sozusagen, es muss immer nur der Gedanke sein, wenn sie hier sind, wir dürfen das Thema Sprache nicht vergessen, das darf sich nicht ausschließen, muss sich auch gar nicht ausschließen. Wir müssen das Thema sozusagen Integration mitdenken, aber Arbeit ist ja nicht das Gegenmodell dazu, sondern es kann integriert werden. Hat das System, hat insbesondere auch die SPD da Fehler gemacht? Ich glaube, dass wir zu spät, oder was wir lange den Eindruck erweckt haben, als sei Bürgergeld unsere Antwort auf die Herausforderungen, die wir bei der Agenda hatten. Das war sozusagen unser Gegenmodell. Und wir waren aber an der Zeit vorbei. In der Agenda-Zeit sind Menschen zu mir gekommen und haben sich wirklich bitterlich beschwert, weil sie sich Sorgen machten, was man ist, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und in der Zeit danach war ja irgendwie nicht mehr die Sorge, sie verlieren den Arbeitsplatz, sondern was mit denen, die gar nicht arbeiten. Also die Zeit hat sich verändert. Und wir sind mit einem Modell gekommen, das bei vielen übrigens aus meiner Sicht auch den Eindruck erweckt hat, ich könnte mich entscheiden, ob ich arbeiten gehe oder ob ich eine staatliche Leistung in Anspruch nehme. Es gibt diese Entscheidung nicht. Wer arbeiten kann, geht arbeiten. Und wer nicht arbeiten kann, der braucht unsere Unterstützung im Sozialstaat. Und für den ist die Leistung. Und das ist irgendwie verwischt. Sie haben es ja immer leichter gemacht, nicht arbeiten zu müssen. Na, das weiß ich nicht, aber der Eindruck hat sich vermischt, finde ich auch. Und das, was mal der Anfang war, wie schaffen wir es, Menschen in Arbeit zu bringen? Weil das ist was Positives. Das ist im Fokus scheinbar so ein bisschen, oder ist nicht mehr so im Fokus gewesen in der Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass das, wenn man mal die Jobcentern fragt, dass sie sich bemüht haben. Aber ich glaube, es war zu leicht, sich aus diesem System rauszulösen. Das darf nicht mehr sein. Und deswegen finde ich das konsequent. Sieht Lars Klingbeil das so wie Sie? Das sehen wir, sieht auch Bärbel Baas so wie ich. Das ist ja die klare Haltung, die jetzt auch zur Reform des Bürgergelds geführt hat. Sie haben sich das Gefühl, die SPD hat da eine klare Haltung? Frau Löhr schüttelt sehr entschieden und dezidiert den Kopf. Also ich würde mal sagen, ich würde nie für die letzte Genossin, die letzten Genossen sprechen, weil wir natürlich... Nee, das sind die ersten Genossen, über die wir da reden. Okay, die so, ganze so war letztlich nicht gemeint, sondern in der Summe. Wir reden über das Gesamtpaket, genau. SPD. Nein, also das ist das, was dort jetzt auch in Berlin auf den Weg gebracht wird. Und zwar wirklich federführend von Bärbel Baas, wo sie auch innerhalb der Partei unter Druck steht. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das vertritt sie konsequent und klar. Und ich finde, das ist sehr souverän, entspricht der Haltung, die diese Koalition für sich gefunden hat. Und ich bin sehr froh über den Weg, den sie da geht. Versuche gerade das Gesicht von Julia Löhr zu lesen. Ah, ich habe nicht hingeguckt. Besser. Genau. Ja. Also zum einen glaube ich, dass das die Einführung des Bürgergelds in der Ampelkoalition der größte Fehler der SPD der vergangenen Jahre war. Und da Sie nicken... Vermutlich, dass Sie das ähnlich sehen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das dazu beigetragen hat, dass die SPD an Zustimmung gewonnen hat. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das war es nicht, sondern... Aber Sie könnten es ja auch ein bisschen offensiver formulieren. Es war ein Fehler. Aber gut, sei es drum. Tritt die SPD da jetzt souverän geschlossen auf? Nein. Also als im vergangenen Jahr die Diskussion war, wie das Bürgergeld reformiert werden soll. Und das Ganze ist jetzt ja auch noch nicht völlig unter Dach und Fach. War es ja eher so, dass man den Eindruck hatte, dass Bärbel Baas zum Jagen getragen werden musste. Und dass es da schon große Differenzen auch zwischen ihr und Klingbeil gibt, welchen Kurs man jetzt fährt. Was sich ja auch auf einem Parteitag gezeigt hat, wo Bärbel Baas mit, auch geprägt durch ihre klassenkämpferischen Auftritte, die sie zum Teil vor Arbeitgebern oder auch bei den Jusos absolviert hat, gefeiert wurde und Lars Klingbeil abgestraft wurde. Also, dass die SPD da im Moment mit einer geschlossenen Position auftritt, sehe ich nicht so. Und ich meine, letztlich ist das, was jetzt in dieser Reform, was das Bürgergeld angeht, steht, ich meine, da stehen Selbstverständlichkeiten drin, dass wenn jemand wiederholt nicht angetroffen wird, nicht reagiert, sich verweigert, nicht mitarbeitet, dass dann tatsächlich irgendwann auch mal die Leistung gestrichen werden soll. Also, aber das ist jetzt nicht... Wenn ich noch mal einmal darf. Ich glaube, ich will es gar nicht von der SPD wegnehmen, dass wir zu viel der Frage der Verständigung in Berlin in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Und es natürlich auch immer darum geht, so Rückfallposition zu halten. Also weiter können wir nicht gehen. Also, und ich finde, so wenn Verhandlungen zu sehr im öffentlichen Raum stattfinden, das meine ich damit, wenn der Bürger Zuschauer wird, das ist nicht gut, der will Lösungen haben, der will eine handlungsfähige Regierung. Wenn ich dem sage, du, das dauert noch 3 Monate, bis eine Lösung da ist, dann kann der besser damit leben, als wenn er 3 Monate den Lösungsweg verfolgen muss. Und das ist, glaube ich, ein bisschen, es ist immer in der Politik so, dass wir sehr stark versuchen, sehr lange Positionen zu halten, um sozusagen diesen Kompromiss dann am Ende zu finden. Warum ist das so? Aus ideologischen Gründen? Weil Sie glauben, das ist jetzt SPD-DNA? Das gehört sozusagen zu Ihnen dazu? Sie müssen für jeden und jede Einzelne die ultimative Gerechtigkeit herstellen? Naja, es gibt schon eine Grundüberzeugung, die wir haben. Und die unterscheidet uns in vielen Punkten vielleicht auch von der CDU. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde nur, es darf sozusagen dieser Prozess zur Verständigung, der muss leiser im Stillen stattfinden. Und das Ergebnis muss dann klarer sein. Weil das ist das, was Menschen unter Handlungsfähigkeit verstehen. Die wollen ja nicht unseren Aushandelprozess zwischen den Parteien erleben und sagen, oh, gut, dass die sich streiten um den besten Weg. Das ist ja nicht überzeugende Handlungsfähigkeit von Demokratie mehr. Sondern der gehört ja dazu, der Diskurs. Aber weniger davon in der Öffentlichkeit. Und dann ist das auch ein guter Aufschlag, den man machen kann. Weil so entsteht ein bisschen, ich verstehe ja Ihr Hinweis, so ein bisschen, als hätten wir es vorher schon zerredet. Und das ist fatal, weil dann die Wirksamkeit dessen, was wir machen, gar nicht mehr sichtbar wird. Ja, ich würde gerne mit der Bitte um relativ kurze Antwort Peter Neumann zum Schluss noch mal fragen. Den Politikwissenschaftler, hat das auch dieses... Wir merken das ja auch heute Abend hier. Herr Lies kann bestimmte Antworten nicht geben, weil er die Parteilinie nicht verlassen will, weil niemand in den Rücken fallen will, weil die Mediendemokratie sind, weil er keine Schlagzeilen produzieren will. Aber diese Schneckengeschwindigkeit, die daraus entsteht, und wir wälzen das ja alles schon seit mindestens 10 Jahren, hat die das Potenzial, das System am Ende wirklich kaputt zu machen? Ich glaube schon. Also ich glaube, wir sitzen so alle in der kollektiven Falle. Es verstehen unglaublich viele Leute, was eigentlich passieren muss. Aber keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen. Sie haben vorher gesagt, wir schauen auf uns gegeneinander. Ich glaube, SPD und CDU schauen auch auf ihre jeweiligen Ränder. Was passiert da links und rechts? Und es traut sich keiner, den ersten Schritt zu machen. Aber das muss unbedingt passieren. Und was kann die Konsequenz daraus sein? Wir müssen alle den Schritt gemeinsam machen. Zum Paket. Aber was kann die Konsequenz am Ende daraus sein? Die Konsequenz kann sein, dass natürlich die Ränder immer stärker werden und dass wir dann irgendwann eine Situation bekommen, vielleicht schon dieses Jahr, nächstes Jahr, wo keine Regierungsbildung mehr möglich ist, ohne radikale oder extreme Parteien dabei zu haben. Die aktuelle Wirtschaftsschwäche ist das beste Konjunkturprogramm für die AfD. Von daher muss jetzt endlich jemand einen Schritt machen. Ein Satz noch, es gibt keine liberale Demokratie, die auf Dauer stabil war, wo es kein Lohnwachstum und kein Wirtschaftswachstum gegeben hat. Und das ist im Prinzip die Situation, die wir seit 15 Jahren ungefähr so haben. Das ist, weil die Leute am Ende keine moralischen Belehrungen brauchen. Weil letztlich das Versprechen liberaler Demokratie ist auch ein Aufstiegsversprechen. Ja, es ist auch ein Wohlstandsversprechen. Es ist das Versprechen, dass du sagen kannst, meine Kinder werden es mal genauso gut oder besser haben als ich. Und ohne dieses Versprechen glauben die Leute auch an die demokratische Substanz. Das ist traurig, aber so ist das empirisch. Das heißt, es geht, so übersetze ich das, um Würde. Und am Ende auch mal ein bisschen mehr im Portemonnaie. Das ist das ganze Ding. Um Hoffnung auf bessere Lebensverhältnisse. Genau. Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.